Ich komm mich an Zeit erinnere, da haben wir im Wald gesitzt. Wir haben die Halbnachtmusik gehört, aber keiner hat was geschwätzt. Trotzdem hab ich immer das Gefühl, dass wir zusammenstehen. Und wenn's auch noch so dick kommt, keiner ist allein. Grüß euch her. Heut wird schon mehr gesagt über das, was richtig Kind sind. Lauter. Und oft tun ich mich frage, wer hat der das bloß gemeint? Ich gebe wirklich mich und hole keinem etwas Grund. Jetzt aber! Es ist halt alles nicht so einfach. Thank you. Danke. Jetzt ist einer von denen, die immer im Wald gehupt haben. Der ist jetzt nicht mehr dabei. Und deshalb spielen wir die nächsten drei Lieder zu Ehren von